1 Live. Noob und Nerd. Das total verrückte Ferienabenteuer. Globetrotter, Roffelkopter. Dennis! Hotelrezeption! Ich wusste gar nicht, dass unser Vermieter ein Hotel hat. Tach, ihr Mini-Shampoos! Tag, Herr Braunschweig! Ich zeig euch eure Zimmer. Wenn ihr die Hotelkarte hier reinsteckt, geht der Fernseher an. Wenn ihr eure Payback-Karte reinsteckt, läuft im Fernsehen Payback mit Mel Gibson. Oh Gott! Und wenn ihr eure Chibo-Karte reinsteckt, verwandelt sich die Kaffeemaschine in einen Helene Fischer-Transformer. Und morgen früh küss ich dich wach und wünsch mir nur viel Spaß. Ich fühle mich hier nicht wohl. Ich auch nicht. Auf dem Fernseher gibt's einen Pornokanal. Geil! Fuck, das sind nur Pornos mit David Garrett. Gerade läuft David Fiedelt Milfs und danach kleine Geigen, große Hupen. Alter! Roomservice! Hi, Sie! Jungs, Herr Braunschweig hatte mich als Zimmermädchen eingestellt. Boah, das ist doch mega viel Arbeit. Oh, geht so. Wenn Handtücher auf dem Boden liegen, heb ich die Handtücher auf. Und wenn Engländer auf dem Boden liegen, heb ich die Bierdosen auf. Fertig. Komm, wir gehen mal in den Frühstücksraum. Dennis! Frühstücksraum! Guck mal, hier gibt's Multivitamin-Direktsaft. Direkt aus der Chemiefabrik. Und hier diese fettigen Bratwürstchen, wo man immer sagt, ach komm, ich ess die mal, ist ja Urlaub. Ach, da seid ihr ja. Möchtet ihr eine Tasse Hotelkaffee? Oder soll ich euch einfach einen in die Schnauze hauen? Was ist denn besser? In die Schnauze hauen. Okay, für mich mit Sojamilch. Noob und Nerd. Auch im Netz. 1live.de